Deine Eltern haben mir eine Nachricht mit einem Bild von ihrer Reise geschickt. Ich habe möglicherweise den Text ein bisschen angepasst. Find heraus, was wirklich von deinen Eltern geschrieben wurde ist und wo es sich um Fake News handelt.